Der schnellste Verkehrsservice am Rhein und Nahe. Mit dem Salinenbräu. Lecker, frisch und hausgebraut. Das Original aus dem Brauwerk. Überall im Handel. Das Antennewetter. Grau startet der Donnerstag an der Nahe. Ja, es geht mit einigen Wolken los. Teilweise hält sich auch noch ein bisschen Frühnebel rund um Bad Kreuznach und Idar-Oberstein. Und ich sag Ihnen mal so, da wo dieser Schleier hängt, da bleibt's heute auch erstmal tagsüber noch so. Andernorts kann dann aber bis zum Mittag auch schon mal kurzzeitig die Sonne durchgucken an Rhein und Nahe. Das Ganze bei Temperaturen bis 6 Grad. An der unteren bekommen wir 7 Grad. Im Moment 3,5 Grad noch sehr frisch in Bingerbrück an der Drususbrücke. 2,3 Grad auch frisch in Baumholder am Stadtweiher. 2,4 Grad messen wir in Idar-Oberstein und 3,8 aktuell in Bad Kreuznach. Das Antennewetter. Mit Schad Bad Kreuznach. Ihr Servicebetrieb rund ums Auto für Qualität und höchsten Sicherheitsanspruch. Autohaus Schad Bad Kreuznach. 88,3. Antenne Bad Kreuznach. Perfekt geweckt. Mit dem Autohaus Meuchel Reifenwechsel. Winterreifen pünktlich zur kalten Jahreszeit. Ihr Nissan Autohaus Meuchel in Sprendlingen. Schönen guten Morgen in die Region. Gleich mit unserem Antenne-Kalenderblatt an diesem 16. November. Heute widmen wir uns dem Thema Schutz des Kindes. Der Kinderschutzbund gibt's ja auch auf lokaler Ebene in Bad Kreuznach. Hier wurde er 1981 gegründet. Einen anderen Termin habe ich gleich noch in diesem Zusammenhang für Sie bei uns im Antenne-Kalenderblatt. In ein paar Minuten nach Inner Circle, Sweat, der 90er-Hit. Und wir spielen Ihnen Martin Solveig mit Alma und Stars jetzt zum Start in diese Stunde. Ich bin Heiko Gille, wünsche einen schönen Donnerstag für Sie. 7 Minuten nach 8. Guten Morgen. Alle Hits, Antenne Bad Kreuznach. I've been watching you, a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, come on. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. Emotion starts running wild. My tongue gets tired.

Wir hören jetzt aber trotzdem besser das Original hier auf der Antenne. Eric Clapton, Sweet Home Chicago. Schönen guten Morgen. Ganz feines Werk von Eric Clapton, Sweet Home Chicago hier auf der Antenne. Schönen guten Morgen in die Region. 8.18 Uhr haben wir es jetzt. Auf den Straßen haben wir nichts Neues entdeckt. Wenn Sie was gesehen haben, Staus oder einen Blitzer sehen, dann rufen Sie uns gerne an unter der 08000 4x die 833. Das Wetter geht jetzt am Morgen noch ziemlich grau los, mit einigen Wolken, aber auch Nebel an Rhein und Nahe. Später klart es dann auf. Zwischendurch kann ganz vereinzelt mal kurzzeitig die Sonne rauskommen. Das Ganze bei Tageshöchstwerten bis 7 Grad. Also recht frisch dieser Tag heute. Schönen guten Morgen, 8.19 Uhr haben wir es jetzt. Bei der The Voice of Germany Rubbellos-Aktion von Aldi Süd kannst du jetzt auch ohne Gesangstalent gewinnen. Zum Beispiel 4x 10.000 Euro, Costa-Kreuzfahrten und eine Reise zur The Voice of Germany Finalshow. Mehr Infos bei Aldi Süd und auf dasgroßebuzzern.de. Mit der 0% Finanzierung schon ab 99 Euro Einkaufswert. Bei größter Auswahl, größtem Spaß im größten Elektrofachmarkt in der Rhein-Nahe-Region. Mediamarkt Bad Kreuznach. Wussten Sie eigentlich, dass wir Fisch und Meeresfrüchte in einer Qualität und Größe führen, die selbst Sterneköche staunen lässt? Ach toll, wer sind Sie denn? Wir sind Real. Bis Samstag frischer Wildfang. Vom Seelachsfilet für nur 99 Cent je 100 Gramm. Hin zum französischen Steinbutt. Stückgröße ab 7 Kilo für nur 4,99 Euro je 100 Gramm. Real. Der beste Wochenmarkt Deutschlands. Der neue Crafter. Die neue Größe. Praktisch, wirtschaftlich, innovativ wie nie. Bestellen Sie jetzt den neuen Crafter und profitieren Sie von der neuen Umweltprämie für Nutzfahrzeuge oder der attraktiven Inzahlungnahmeprämie nur bis 31.12.2017. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Volkswagen-Nutzfahrzeugepartner oder auf www.derneuecrafter.de. Guck mal, der Hund hat einen Cowboyhut auf. Ist ja ein Knüller. Moment mal, echte Knüller gibt's nur bei Kaufland. Und zwar wochenweise Knüllerpreise. Zum Beispiel mit Milka-Schokolade, verschiedene Sorten, die 100-Gramm-Tafel für nur 69 Cent. Und Melitta-Auslese, verschiedene Sorten, die 500-Gramm-Packung nur 3,49 Euro. Kaufland, gute Woche. Antenne Bad Kreuznach präsentiert die SG Eintracht Bad Kreuznach in der Verbandsliga Südwest.

you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Pastille mit Pompeii hier auf der Antenne. Schönen guten Morgen in die Region um 8.26 Uhr. Ja, der Karnevalsbeginn oder Fastnachtsanfang, wie es in der Region ja eher heißt, am 11.11. ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Ne? Das war am vergangenen Samstag. Trotzdem eine Frage, die brannte dem Luke aus Braunweiler wohl doch noch auf der Seele. Deswegen hat er die ganz schnell noch gestellt. Er möchte gerne wissen, warum startet Karneval eigentlich am 11.11.? Und die Antwort liefert mein Kollege Thorsten jetzt in der schlauen Frage natürlich sehr gerne nach. Gar nichts verstanden. Die Zahl 11 beim Karneval hat nichts mit Fußball, dem Mineralölkonzern oder den Elfen aus Herr der Ringe zu tun. So viel ist schon mal klar. Aber trotzdem gibt es noch sehr viele Erklärungen. Ich halte die Schnapszahl für die wahrscheinlichste. Es ist der einzige Zeitpunkt im Jahr, der nur aus Schnapszahlen besteht. Außerdem ist es eine unchristliche Zahl. Sie steht genau zwischen der 10 als Zahl der Weltordnung, denken wir dann nur mal an die 10 Gebote, und der göttlichen Zahl 12, die in den Monaten, Stunden und der Anzahl der Jünger Jesu wiederzufinden ist. Mit der 11 konnten die Narren also schon im ausgehenden Mittelalter gegen die Kirche rebellieren. Es gibt aber noch viele andere Geschichten. So hat ein Karnevalsexperte in den 80ern mal ausgerechnet, dass es mit einer weiteren 40-tägigen Fastenzeit vor dem Dreikönigsfest am 6. Januar zusammenhängen könnte. Andere haben es auf die Buchstaben ELF für die französischen Wörter Égalité, Liberté, Fraternité bezogen. Doch der Slogan der französischen Revolution hieß Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und müsste daher LEF abgekürzt werden. So ranken sich viele weitere Geschichten um den 11.11. Doch die Erklärungen, sind wir doch mal ganz ehrlich, nehmen doch eigentlich nur den Spaß aus dem närrischen Treiben. Haben Sie noch eine Frage? Dann rufen Sie unsere kostenlose Antenne-Hotline an. 08000 4x die 8 33. Thorsten Subert verrät Ihnen die richtige Antwort. Die schlaue Frage auf 88.3 Antenne Bad Kreuznach. Die schlaue Frage wurde Ihnen präsentiert von Lauermann Brennstoffe und Tankschutz in Bosenheim. Ihr Partner in Sachen Heizöl in der Nahe-Region. Why? Friday night and everyone's I confused.

vacation. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Chili Peppers mit Californication hier auf der Antenne. Schönen guten Morgen, 8:05. Wer geht heute Abend ins Kino? Naja, vielleicht der Mann, der jetzt am Telefon ist. Das ist der Matthias Josten. Hi. Matthias Josten, guten Morgen. Hallo, du hast angerufen für Kinokarten, Matthias. Jawohl. Ja, und du bist ein richtiger Superhelden-Fan, oder? Ah, normalerweise schon. Aber ja? Der andere wäre cooler. Der andere wäre cooler? Ja, Happy Death Day, ja. Happy Death Way? Das machen wir natürlich auch sehr gerne. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du darfst noch jemanden mitnehmen. Weißt du denn schon wen? Wer darf sich mit dir gruseln? Ja, ich nehme die Freundin mit. Okay, die guckt sowas auch gerne, oder was? Also, heute Abend schon, ja. Super, okay. Und hast du dich schon mal so ein bisschen mit dem Film befasst, um was es da geht? Ja, klar. Deswegen ist es ja so cool. Das ist so eine Mischung aus täglich grüßt das Murmeltier. Was war das? Final Destination damals, ne? Der war ganz cool, ja. Okay, super. Also, das verspricht bestimmt Spannung. Dann wünschen wir dir viel Spaß im Kino, ja? Okay, super. Dankeschön. Mach's gut. Viel Spaß. Ja, ciao. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. And not into morning coffee. Running through the hours talking. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. From the first time I stayed for a long time, cause I like me better when I like me better when I'm with you. In this bed next to you, swear the room, yeah, got no ceiling.